Hey you, don't watch that. Watch your mouth. Setz seine Zukunft jeden Abend aufs Spiel. Wieder mal sagst du ja, du bist Ska. Auf deinem Tape-Deck läuft den ganzen Tag nur Dreck. Du hast echt die Ruhe weg. Und nen Deckel an der Bar. Du bist Ska. Du bist Ska. Alles ist grad, wirklich alles ist grad, wunderbar. Ska ist grad. Die Specials im Ferienhaus, nennst deine Kinder Ig und Maus. Du holst die Root Boys aus dem Knast, aha, du bist Ska. Alles ist Ska, wirklich alles ist Ska, es ist wahr. Ska ist Ska, alles ist Ska, einfach alles ist Ska, wirklich alles ist Ska und Papa. Sportlich sehen, ein bisschen Ska steckt auch in allem. Lass uns auf den ganz auf Number Road spazieren gehen. Alles ist Ska, einfach alles ist Ska, wirklich alles ist Ska. Was machst du da? Ska ist Ska. What's the matter, you? Night Moto Kairo. Ich hab eine Nachricht für Rudi. Aber das macht es nicht in Ordnung.